auf das Feld. In langen Furchen schreitet dem Floge flötend nach. Froh der Ackermann zur Arbeit auf das Feld. In langen Furchen schreitet dem Fluge flötend nach. In langen Furchen schreitet dem Fluge flötend nach. In langen Furchen schreitet dem Fluge flötend nach. In langen Furchen streitet dem Fluge flötend nach. Flötend nach, flötend, flötend, flötend nach. In abgemessenem Gange dann, in abgemessenem Gange dann, werft den Samen aus. Den birgt der Acker treu, den birgt der Acker treu und reift ihn bald zur goldenen Frucht und reift ihn bald zur goldenen Frucht. In abgemessenem Gange, dann wirft den Samen aus. Den birgt Acker treu und reift ihn bald zur goldenen Frucht. Schon eilet froh der Ackermann zur Arbeit auf das Feld. In langen Furchen schreitet dem Fluge flötend nach. In langen Furchen schreitet dem Fluge flötend nach. In langen Furchen schreitet dem Fluge flötend nach. Schreitet dem Fluge flötend nach. In langen Furchen schreitet dem Fluge flötend nach. Flötend nach, flötend, flötend, flötend nach. Flötend nach, flötend nach.